Bitişen. Guten Tag, mein Name ist Kanar. Ich bin aus Ersin tätig hier. Ich würde gerne Ihnen das Anamnesegespräch durchführen. Kurz zum Ablauf würde ich nach Ihren persönlichen Daten erfahren. Wie heißen Sie? Ich heiße Friedhelm Schneider. Können Sie bitte Ihre Vor- und Nachnamen langsam buchstabieren? Ja, der Vorname ist Friede Helm. Friedhelm. Friedhelm. Und ja, ein Okay. Männername. Und der Name ist Schneider, Schneider. EIDER. Okay. Herr Schneider, wann sind Sie genau geboren? Am 10.10.48. Okay. Wie groß sind Sie? Ich bin 1,76 Meter. Wie viel wiegen Sie zurzeit? Ah, so 89, 90 Kilo. Okay. Was würden Sie sonst, Herr Schneider? Ja, mir tut mein rechtes Bein so weh mit einem Mal. Ich habe da zwar schon längere Zeit Schmerzen, aber jetzt sind die mit einmal so stark geworden. Und erst war es nur im Unterschenkel und seit ein paar Tagen tut mir auch mein Oberschenkel weh. Und ich kann irgendwie nur noch eine ganz kurze Strecke laufen und dann fängt das sofort an, weh zu tun. Okay. Wann treten die Schmerzen besonders auf? Beim Laufen oder im Beim Rücken? Gehen, ja, genau. Ich gehe immer mit meinem Hund spazieren, ne? Und Okay. früher konnte ich völlig ohne Probleme mit dem Hund gehen, Kilometer, hat mir nichts wehgetan. Und jetzt irgendwie so im letzten Jahr ist es schlechter geworden. Da hat es dann irgendwie so kurz vor der Kilometergrenze hat es dann angefangen, weh zu tun. Vielleicht so, was weiß ich, 700, 800 Meter. Aber jetzt habe ich das Gefühl, ich komme mal gerade bis vor die Haustür und dann fängt es an, weh zu tun. Das ist aber erst ganz neu, seit ein paar Tagen. Okay. Ja, wie viel Kilometer können Sie laufen ohne Schmerzen? Ja, früher konnte ich 1 Kilometer laufen ohne Schmerzen. Dann konnte ich im letzten Jahr ungefähr so 800 Meter laufen. Aber jetzt kann ich nur 100 Meter laufen. 100 Meter. Okay. Nach der Pause geht die Schmerzen wieder weg. Ja, ich muss dann stehen bleiben und ein bisschen rumgucken und dann kann ich wieder weitergehen. Okay. Haben Sie irgendwelche Schwellung oder Überwärmung an den Beinen bemerkt? Das ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Fühlen Sie sich kribbeln oder Ja, das merke ich taubheitsgefühl? manchmal, dass das so komisch taub und kribbelig ist. Und was mir auch aufgefallen ist, dass die Haut da so komisch schuppig ist. Das sieht nicht gut aus. Haben Sie bemerkt, dass rechten Bein kühler als linken Bein? Ist mir nicht aufgefallen, habe ich aber jetzt auch nicht so richtig drauf geachtet. Okay. Ja, im Rücken haben Sie keine Schmerzen. Nee, manchmal ist das so, dass ich nachts im Bett liege aber es ist ganz selten. Und dann habe ich das Gefühl, ich muss mich auf die Bettkante setzen. Wenn ich die Beine dann runterlasse, dann geht es ein bisschen besser. Dann kann ich eben einmal auf die Toilette gehen oder so und dann sind die Schmerzen wieder weg. Aber sonst normalerweise, wenn ich so sitze oder so, habe ich keine Schmerzen in den Beinen. Okay. Können Sie gut schlafen? Nee, also ich muss oft auf die Toilette und eben jetzt in letzter Zeit war das manchmal mit den Beinen, dass die wehgetan haben. Wie viel Mal gehen Sie auf die Toilette zum Wasser lassen? Oh, bestimmt zweimal. Mama. Seit wann sind eine nächtliche Wasserlasten Ihnen bekannt? Das ist schon viele Jahre. Ich meine, was wollen Sie erwarten in meinem Alter? Ich bin 74, da geht man nachts mal auf die Toilette. Okay. Und wie ist Ihr Verdauungssystem? Haben Sie Verstopfung oder können Sie mich hören? Nö, eigentlich ist das alles ganz normal. Gut. Ja, Herr Schneider, haben Sie Probleme mit dem Atmen, Herz? Mit dem Herzen? Nee, habe ich keine. Und atmen kann ich auch gut, ja. Und ist Ihnen übel oder schwindelig? Nee, das eigentlich nicht. Und wie fühlen Sie sich allgemein? Was mir aufgefallen ist, dass ich in letzter Zeit, dass mir das Essen nicht so gut schmeckt. Also das ist mir aufgefallen. Bin ja nicht so ganz zufrieden mit mir. Ich kann Sie wieder. Okay. Haben Sie in der letzten Zeit etwas abgenommen? Nee, eigentlich nicht. Nicht. Okay. Schwitzen Sie mehr als vorher? Schwitzen? Nö. Okay. Nö, das mache ich. Nee, ich schwitze nachts nicht besonders. Nö. Herr Schneider, Sie können, Sie haben rechten Oberschenkel und Unterschenkelschmerzen beim Laufen. Und ja, nach einer Pause gehen die Schmerzen wieder weg. Möchten Sie noch etwas hinzufügen über Ihre aktuelle Beschwerden? Ja, halt, ich möchte natürlich wissen, woran es liegt und ob man da irgendwas gegen machen kann. Ich muss ja mit meinem Hund rausgehen. Haben Sie gegen Schmerzen etwas Medikamente eingenommen? Oder, Nein, wenn ich stehen bleibe, gehen die Schmerzen ja wieder weg. Insofern bin ich dann, also habe ich halt Pause gemacht. Und, aber jetzt seit 3 Tagen sind die Schmerzen schon ein bisschen heftig. Da hätte ich schon gerne was genommen, ja. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala, wobei nur kein Schmerzen sehr stark der Schmerzen entspricht? Ja, vielleicht so bei 6 rum. 6. Okay. Das ist schon ziemlich unangenehm. Wir haben solche Beschwerden seit einem Jahr gelitten. Haben Sie schon mal beim Arzt untersucht? Ja, ich bin ja immer mal bei meinem Hausarzt, aber von den Beinen habe ich dir nichts erzählt. Der guckt ja immer nach meinem Blutdruck und nach meinem Diabetes. Aber nach den Beinen, da habe ich ihm noch nichts von gesagt, nein. Seit wann ist Ihnen Diabetes bekannt? Oh, schon lange, seit 10 Jahren. Nehmen Sie gegen etwas Medikamente ein? Nein, ich esse ein bisschen vernünftig, aber ja, Medikamente nehme ich da nicht. Ist Ihr Blutzucker gut eingestellt? Wann waren Sie letztes Mal zur Kontrolle beim Arzt? Ja, wie lange ist das her? Das ist vielleicht so 2-3 Monate her. War ist alles in Ordnung? Glaub schon, ja. Haben Sie weitere Vorerkrankungen außer Diabetes? Ja, was alle haben. Ich habe so ein bisschen hohen Blutdruck, ne? Und seit wann leiden Sie daran? Oh, das ist schon ewig, 20 Jahre. Welche Medikamente nehmen Sie gegen? Ich weiß gar nicht, was dagegen ist. Ich nehme eigentlich so 3 Tabletten. Das eine ist Aspirin, das eine ist Clopidogrel und das andere ist Simvastatin. Ich glaube, da ist aber nichts gegen Blutdruck dabei. Schwermutter, Sie haben auch erhöhte Blutfettwerte. Ja, das kann gut sein. Vielleicht hat der Arzt mir das nicht so genau gesagt. Ja, seit wann nehmen Sie Aspirin und Clopidogrel gleich ein? Oh, noch nicht so furchtbar lange, vielleicht so seit 2 Jahren oder so. Wer hat diese Medikamente Ihnen verschrieben? Der Hausarzt. Außer. Okay. Haben Sie sonstige Beschwerden, Medikamente? Nein. Wurden Sie schon mal operiert, Herr Schneider? Oh, lassen Sie mich überlegen. Nee, eine Operation hatte ich wirklich noch nie. Wurden Sie schon mal stationär behandelt? Ja, also wenn dann irgendwie vor langer, langer Zeit, aber jetzt irgendwie aktuell nicht, nee. Okay. Ja, sind Sie allergisch gegen Medikamente oder Lebensmittel? Ich glaube nicht, soviel ich weiß, habe ich keine Allergien. Bin bisher so durchs Leben gekommen. Okay. Haben Sie Unverträglichkeiten? Können Sie alle Essen gut vertragen? Doch, eigentlich kann ich alles essen. Ja, wissen Sie, ich war früher Gastwirt, da muss man alles essen. Früher, was machen Sie? Ich war Gastwirt. Gastwirt. Ich hatte ein Restaurant. Und ja, sind Sie vollständig geimpft, Herr Schneider? Geimpft bin ich auch, ja. Corona auch? Ja klar, gegen Corona bin ich geimpft, ja. Das sollte man ja machen in meinem Alter. Ja, natürlich. Rauchen Sie? Ah, nicht mehr. Ich habe früher mal eine Weile geraucht. Da bin ich ganz stolz, dass ich das sein gelassen habe. Ich habe nie so richtig viel geraucht, aber lange Zeit. Also wissen Sie, wenn man in der Kneipe arbeitet, dann raucht man schon viel, ne? Wie viele Jahre haben Sie ungefähr gebraucht? Na, 40 Jahre? 40? Und wie viele Zigaretten haben Sie Ja, nie so geraucht? viel, immer so halbes Päckchen am Tag. Wann haben Sie mit dem Rauchen aufgehört? Bitte? Wann haben Sie mit dem Rauchen Oh, aufgehört? das ist jetzt, ja, als meine Frau gestorben ist, wissen Sie, meine Frau hatte Lungenkrebs und da habe ich gedacht, jetzt hörst du mal mit dem Rauchen auf. Also so 4 Jahre her. Ja, das tut mir leid. Ja, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, mit dem Rauchen aufzuhören. Trinken Sie Alkohol, Herr Schneider? Ah, nicht mehr, also. Hin und wieder mal, wenn ich mich mit meinen Freunden treffe, aber eigentlich eher selten. Früher habe ich natürlich mehr getrunken. Da hat man jeden Abend so einen Schluck getrunken in der Zeit. Aber ja, jetzt schon lange nicht mehr, seit ich in Rente bin. Nehmen Sie bitte diese Frage nicht persönlich. Haben Sie schon mal Drogen probiert? Drogen? Ich? Ja. Nein, also wirklich nicht, nein. Okay. Herr Schneider, hatten Sie Ihre Eltern irgendwelche Vorerkrankungen wie Blutzuckerkrankheit, Bluthochdruck? Also wahrscheinlich, also mein Vater hat einen Herzinfarkt, der ist nicht alt geworden. Und meine Mutter ist mit 75 an einer Lungenembolie gestorben. Aber es ist natürlich auch schon lange her jetzt, ne? Und haben Sie Geschwister? Nee, Geschwister habe ich nicht. Sie sind in Rente, Surzeit, leben Sie alleine? Ich lebe alleine, ich habe nur meinen Hund, ja. Haben Sie Kinder? Nee, wir haben keine Kinder gehabt, meine Frau und ich. Machen Sie regelmäßig sportliche Aktivitäten? Sehe ich so aus, als ob ich regelmäßig Sport mache? Nee, also wirklich nicht. Nein. Wie gesagt, ich bin mit dem Hund gegangen früher immer. Das ist ja vielleicht besser als nichts, aber Sport, nee, habe ich nie gemacht. Aber Sie sollten vielleicht jeden Tag zweimal draußen gehen mit dem Hund. Ja, müssen Sie vielleicht auch Ja, klar, aber essen das tut gehen. halt jetzt weh, ne? Ja, okay. Ja, Herr Schneider, für mich alle wichtige Fragen gestellt. Möchten Sie etwas hinzufügen? Ja, ich habe Ihnen ja jetzt auch eine Menge erzählt. Sie kennen ja schon mein ganzes Leben fast. Nee, also ich denke mal, ich habe alles gesagt, was Sie wissen können. Okay, ich werde Sie jetzt körperlich untersuchen, dann nehme ich Blut ab und ja, ich werde eine Ultraschall durchführen. Ja, Was wird da untersucht beim Ultraschall? Ja, Ultraschall ist eine schmerzlose, strahlenfreie Untersuchungsmethode zur Beurteilung ja, von Veränderungen oder Verengungen von Gefäßen. Ja, diese Untersuchung dauert 15 Minuten und Oh, das ist ja gut, das geht ja schnell, ja. Ja. Und je nach den Ergebnissen von Untersuchungen werde ich Ihnen die Diagnose sicher sagen. Okay. Ja, Sie können mich kurz im Wartezimmer warten. Ich werde Ihnen zurückkommen. Ja, okay. Ja, gut, dann setze ich mich ins Wartezimmer. Dankeschön. Haben Kollegen andere Fragen? Ich denke, gut analiz Gespräch führen. Aber işte, manche Fragen, die meiner Meinung nach wollen Sie noch was nachfragen? Was ja, wollen Sie denn noch fragen? Sind sehr, nicht sehr wichtig, aber dass diese Fragen stellen müssen. Können Sie die Schmerzen genau beschreiben? Sind die Schmerzen brennend, drückend? Die Schmerzen sind drückend. Wobei ich glaube, die sind auch in Wirklichkeit sind die mehr als drückend. Die müssen auch irgendwie noch eine andere Qualität haben. Strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus? Nee, das ist nur auf die Beine beschränkt. Okay. Also auf das rechte Bein, besser gesagt. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Beine Hautveränderungen haben? Habe ich gesagt. Ich habe gesagt, dass die Haut an dem rechten Unterschenkel ganz schuppig ist und nicht gut aussieht. Ne? Haben Sie allgemein Müdigkeit oder Schwäche? Nee, Schwäche, Müdigkeit habe ich jetzt nicht so richtig doll. Okay. Und wenn, dann habe ich das aufs Alter geschoben. Ja, Sie haben recht. Haben Kollegen andere Fragen? Sultan, welche Laborwerte sollen wir in diesem Fall anfordern? Aber jetzt momentan. Ja, das wird ja Frau Sultan gleich sagen, was ja, sie für ja. Laborwerte macht. Ja. Können wir anfangen, Sultan? Wir brauchen Mikro. Ah ja, jetzt hat sie Mikro. Ja, bitteschön. Guten Tag, Frau Oberärztin. Ich würde gerne Ihnen einen neuen Patienten, Herr Schneider, vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, natürlich. Ja, Herr Schneider ist 44 Jahre alt, 1,46 Meter groß und 89 Kilo schwer. Wie groß ist der? 1,76 Meter. 70. Ja, wollte ich sagen, okay. 76. Herr Schneider stellte sich bei uns seit drei Tagen zunehmender, drückender, stärker Schmerzen in den Oberschenkel und Unterschenkel Bereich vor. Herr Schneider berichtete, dass die Schmerzen seit ja, zwei Jahren langsam abgetreten seien, aber in den letzten Jahren ihre Beschwerden stärker geworden. Er könne bis 100 Meter ohne Schmerzen laufen. Auf Nachfrage berichtet er, Parästhesie und Paresie zu haben und ja, Herr Schneider hat Hautveränderungen in den Unterschenkelbereich. Ja, ihre Haut sieht schuppen aus und schuppig, schuppig aus. Seine Haut, ne? Seine Haut, ja. Mhm. Und ja, die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Inappetenz. Herr Schneider habe zweimal Nocturie, aber diese Beschwerden seit längerem ihnen bekannt, ihm bekannt. Und Herr Schneider ist vollständig geimpft und er habe keine Allergie und keine Unverträglichkeit. Ja, eine Diabetes mellitus seit 10 Jahren und eine arterielle Hypertonie seit 20 Jahren bei ihm bekannt. Er nimmt Aspirin Tablet, Clopidogrel Tablet und Simvastatin Tablet seit 2 Jahren ein und ernährt sich gesund, um ihre Blutzucker zu kontrollieren. Es sind keine Operationen bei ihm erfolgt und er ist extra hoch mit 20 Packungsjahren Nikotinkonsum. Er trinke sehr gelegentlich Alkohol. In der Familienanamnese ist es erwähnenswert, dass sein Vater an Herzinfarkt gestorben ist und seine Mutter an Lungenembolie gestorben ist und er hat keine Geschwister. Er ist verwitwet, ihre Frau schon wegen Lungenkrebs, Lungenkarzinom gestorben. Er ist vom Beruf Gastwirt und er macht keine sportliche Aktivitäten. Er lebt mit seinem Hund. Mit seinem Hund lebt er, okay. Mhm. Mhm. Meine Verdachtdiagnose lautet periphere arterielle Verschlusskrankheit. Was wäre differenzialdiagnostisch noch möglich? Ja, als differenzialdiagnostisch kommen Ischialgie-Syndrom, Spinalstenose und diabetische Neuropathie in Gefahr. Ah ja, mhm. Was machen Sie denn diagnostisch mit ihm? Ja, ich werde erst den Patienten körperlich untersuchen. Bei der körperlichen Untersuchung taste ihre Gefäße ab und ja, ich erwarte in der Beinhaut Veränderungen, Hautveränderungen, blasse Haut, Haarausfall und vielleicht die eine Atrophiezeichen. Ja. Ich mache einen Lagerungstest. Bei der Lagerungstest ich hebe ihre Unterschenkel an und seit ja nach 20, nicht 20, nach 10 Minuten können betroffene Bereich eine Hautveränderung und ja, Temperaturveränderung. Ich wollte gerade sagen, was ändert sich, ne? Farbe und Temperatur würden sich ändern, ne? Ja, das zeigt eine periphere arterielle Verschluss in den Beinen. Und ja, als Laboruntersuchung würde ich ein großes Blutbild, Gerinnungsparameter, DEDIMA, Nierenwerte, Leberwerte, würde ich CRP würde ich bestimmen. Als bildgebendes Verfahren würde ich farbkodierte Duplex-Sonographie gegebenenfalls CT-Angiographie würde ich durchführen. Genau, wenn sich im Duplex da was zeigt, ne? Genau. Und was wäre die Therapie, wenn sich das bestätigt? Ja, unsere Patientin schon zwei Medikamente gegen Thrombose eingenommen, Aspirin und Clopidogrel. Wenn ein starker Verschluss gibt, würde ich vielleicht ein Stent, intraarterielle Stent mittels Katheterangiographie einsetzen. Die Patientin sollte der Patient sollte diese Therapie weiterführen. Und was soll er noch machen? Ja, Antikoagulantherapie, Antikoagulant. Ja, aber was soll er noch machen, außer der Tablettentherapie? Was könnte man dem noch empfehlen? Also wenn jetzt natürlich der akute Verschluss, da muss man gucken, ob da, ne, ob da irgendwas ist. Wenn der jetzt mit einmal Schmerzen hat, ist ja zu vermuten, dass er irgendwas sich verschlechtert hat. Ne? Ja. Und Bei akuter komplette Thrombose sollten wir... Wir reden ja nicht von Thrombose. Wir reden nicht von Thrombose, wir reden von PAVK. Arterielle Thrombose. Arterielle. Ja. Schluss, ne? Die Gründe ist eine Thrombose. Aber in diesem Fall besteht Thrombose in Arterien. Ja, aber das Problem ist ja eigentlich die Verengung der Arterie. Ne? Dass da die Fließgeschwindigkeit praktisch erhöht ist und Wandwiderstand ist durch eine Wandveränderung. Ja. Und da ist eben die Frage, ob man das stentet, ne? Oder ob man noch ein anderes Verfahren. Aber wenn der jetzt gestentet ist und es ihm besser geht, was empfiehlt man ihm dann noch? Gymnastik, regelmäßig Gehen üben. Gehtraining, genau. Ja. Kennen Sie die vier PAVK-Stadien? Kennen Sie bestimmt, ne? Ja. Stadium 1, die Patienten gehen bis 200 Meter ohne problemlos und 200 Meter Stadium 2, Stadium 3 in Ruhe schmerzen. Genau. Ja, darum vier ja, Komplikationen können entstehen, wie ja, Ulkus. Ja, Nekrosen. Ne? Nekrose. Ja, genau. Ja. Ja, sehr gut. Okay. Sowas könnte ein Prüfer natürlich noch nachfragen. Ne? Mhm. Gut. Ja, dann untersuchen Sie mal bitte Herrn Schneider und berichten mir nachher, wie es ihm geht und was Sie rausgefunden haben. Ja? Das okay. Wunderbar. Gut. Ja, also ich glaube, das war grundsätzlich sehr gut. Sie machen so ein paar Verkürzungen. Sie machen ein paar Verkürzungen in den Sätzen. Und was immer wieder das Problem ist, ist dieser erste Satz, stellte sich bei uns. Und da haben sie nämlich stellte bei uns. Und dann haben sie auch, meine ich, nicht wegen, sondern stellte bei uns seit drei Tagen bestehende. Und das Ding ist, das ist so höllisch schwierig. Mhm. Ich kann immer nur raten, machen Sie da mehr Sätze draus. Ja, damit sie sich nicht verheddern. Ist natürlich toll, wenn sie das mit dem Genitiv beherrschen. Mit wegen, ne? Wegen und Genitiv. Wunderbar. Ja, aber ohne sie haben auch das Vor nicht vergessen. Ja, immer vergessen. Aber sie haben das sich vergessen. Ja, ich habe morgen ja, nicht sich vorstellen. Ja, also das Ding hat echt Tücken. Ich habe eine Frage. Wegen oder mit am besten? Welche? Ja, mit kann man den Dativ nehmen. Bei wegen ja, muss Dativ man eigentlich offiziell den Genitiv nehmen. Okay. Ja? Und beim Genitiv ist es halt immer insofern schwierig, weil sie ja auch noch die Adjektive in den Genitiv machen müssen. Sie müssen ja nicht nur sagen wegen der Schmerzen, sondern wegen, was weiß ich, zunehmender, sich aktuell stark verschlechtern, der weiter ausdehnen, der Schmerzen, ja. Sie haben also noch ganz viel Salat da hinten dran. Mhm. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Ne? Mhm. Also den Satz, Entschuldigung, den Satz bitte noch einmal, noch einmal wirklich überprüfen und dann nochmal eine bombensichere Formulierung für morgen überlegen. Ne? Ja. Dann ist mir was aufgefallen, warte mal, wo war denn das? Ah, genau. Ich weiß nicht mehr, so was Ähnliches war bei den Vorerkrankungen. Diabetes mellitus, Blutdruck bei ihm bekannt. Ja, sind bei ihm bekannt. Ne, fehlt das Verb. Ne? Also auch da einfach gucken, dass man einen ganzen Satz auf die Reihe kriegt. Ich höre ne? wieder. Ne? Und ansonsten, also ich denke, es macht ja auch nichts. Man kann das hören, dass sie keine deutschen Muttersprachler sind. Ja? Mhm. Aber ich denke mal, Verständigung ist sehr gut und sie gehen sehr nett auf den Patienten ein und sie verstehen alle Nachfragen. Sie können die Fachbegriffe richtig anwenden. Ah ja, wie nennt man mit dem Fachbegriff diese weggehenden Schmerzen? Claudication intermittent. Ja, genau. Ja, habe ich hier noch so als Stichwort stehen in grün. Ja, ja ne? Also. Hoffen wir mal, dass Sie morgen einen PHVK-Fall kriegen, dann sind Sie für alles gerüstet und für alles andere, denke ich mal, haben Sie auch sich gut vorbereitet und ich halte Ihnen ganz fest die Daumen. Ja, vielen Dank. Ja? Okay, Dr. Gündüz. Ich wünsche Sultan viel Erfolg. Ja, ich glaube, alle, die wir hier zuhören. Und anderen Kollegen. Ja, also wir sehen uns wieder am Donnerstag. Donnerstag. Richtig? Ja. Alles klar. 20 Gut. Uhr. 20 Uhr, Donnerstag. Dann 20 Uhr, genau. Okay, vielen Dank. Bis dahin. Tschüss, schönen Abend und wie gesagt, toi, toi, toi für morgen. Ja, vielen Dank. Ciao. Vielen Dank.